am Anfang, bin damit aber irgendwann mal auf die Schnauze gefahren, deswegen, ich komme damit nicht klar. Weil es eine Lüge ist. Man bescheißt sich vor mich selber. Ganz einfach. Also, mir geht's schlecht, ich nehme eine Pille, mir geht's gut und ich kann tanzen. Oder die meisten Leute, die haben, ich würde sagen, jeder Zweite hat auf jeden Fall eine unheimlich große Hemmschwelle. Fast alle Kids haben eine Hemmschwelle. Die meisten Jungen, die trauen sich nicht auf eine Tanzfläche zu tanzen, weil sie denken, jeder guckt. Schmeiße ich mir ein Pöllchen, ist das weg. Und hier kommt noch Walker. Der ist Musikproduzent, lebt in Köln und New York. Er hat einen Haufen Platten gemacht, zum Beispiel mit den Gruppen Air Liquide, Piero Premier, Global Electronic Network. Die Musik, die wir in unseren Projekten machen, ist natürlich auch ganz klar drogenbeeinflusst oder auch Drogenmusik. Dass sie die Zustände, die man durch Einnahme von Halluzinogenen oder euphorisierenden Drogen bekommst, dass sie diese Zustände unterstützen bzw. die Soundtracks dafür sind. Und Andy läuft durch die Nacht. Und Andy läuft durch die Nacht. Und Andy läuft durch die Nacht. Sie läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Erst war ich arbeiten und wir hatten so vor ein paar Tagen gesagt, wir gehen zu Frequency, der Mate legt auf, ne, so ein Klaus Bachrohr und ich stehe auf diese vertrackten Acid-Dinger, ne, so auch so mal experimentelle, abstrakte Techno-Musik. This is a body journey. Wenn man Ecstasy nimmt, wirkt es etwa nach 45 Minuten bis einer Stunde und je nach der Konzentration des Wirkstoffes wird man dann mehr oder minder zur Strecke gebracht. Und dann stand ich dann vor dem Tuch, ja, und dann, ich scheiße, ne, ich habe extra noch auch so eine Rolex da mitgenommen, ne, und hatte selber C+. Und dachte mir, die C+, klingst du dir selber? Und habe ich auch vorher schon gemacht unterwegs. Und dann verkaufe ich halt die Rolex noch. Ne. Ja, dann draußen auch noch so, ja, zum Glück einen Typ gefunden, der mir Pille abgekauft hat und dann noch. Wenn dann alles so erledigt hast, Garderobe abgegeben und dann so schon mal ein bisschen einrufen und dann draufkommen, so beim Tanzen, das finde ich am geilsten. Ich habe mich aber genauso ausgerechnet, dass das so hinhauen müsste, klappte dann auch. Man merkt, dass da was passiert, wenn man einmal richtiges Ecstasy genommen hat, ohne Alkohol dabei zu trinken, das ist ja auch ein sehr großer Unterschied, danach ist die Welt nicht mehr so wie vorher. Ja, es ist halt geil, drauf zu kommen. Ja, es ist halt geil, drauf zu kommen, das kann man genießen. Also die Musik wird immer intensiver, also irgendwo immer schöner, ne? Und gleichzeitig so fühlt man sich so leicht und was abgespaced halt, ne? So ein bisschen was weggespaced einfach. Manche Pillen, da kommen auch so sanft drauf, ne? So. Also es gibt aber auch welche, die kommen hammermäßig. Ne? Da bist du von einem Moment auf den anderen so voll drauf. Ne? Du fängst an, die Musik wirklich zu spüren. Ne? Die Musik geht durch dich hindurch. Und die Stimmung, die so eine Musik verkörpert, die du auch spürst und hörst, so wenn du nicht irgendwie drauf bist. Aber die ist wirklich in dir drin und wenn du tanzt, die fließt durch dich hindurch, ja. Und hey, ich tanze stundenlang, ja, und spüre nur noch die Musik, ja. Und ganz abgesehen davon, dass du auch besser, viel besser kommunizieren kannst mit anderen Leuten. Ja, Ja, du bist einfach frei von negativen Strömungen irgendwo. Ich habe durch das Ecstasy auch wahnsinnig viel gelernt, so in Bezug aufs normale Leben. Danach fühlt man sich angeregt, wach, euphorisch leicht. Die Sinneswahrnehmung ist auch leicht verändert, das heißt intensiviert. Also vor allem Tastsinn und Gehörsinn werden intensiviert. Nicht jedoch die Sicht, also die verändert sich eigentlich nicht. Es ist nicht eine in diesem Sinn halluzinogene Drogen, dass man Farben oder so verstärkt sieht. Also nicht wie LSD. Man kann die Wirkung auf zwei Elemente zurückführen. Das eine ist eben die Amphetaminwirkung, die aufputschende, anregende Wirkung, die dazu führt, dass Leute eine ganze Nacht lang durchtanzen können. Und die andere ist die leicht halluzinogene, also sinnesverändernde Wirkung, die einen auch so aufmacht, also das Herz öffnet, wie viele Leute sagen. Ich meine, die Bassdrum ganz klar, die befindet sich im Magen, der Bass geht im Körper. Wo, was auch speziell mein Ding ist, ich stehe wirklich auf dieses mehr sexy, groovige, was sich im Körper abspielt. Ne? Acid-Geräusche ganz klar manipulieren das Hirn. Das ist durch diese elektronische Musik am besten möglich. Vorher, ich meine, so Sachen wie Hard Rock und sowas, die haben nur die Aggressivität, die in einem drinsteckt, die haben die nur rausgeholt aus denen. Du konntest sie loswerden auf der Tanzfläche. Oder wenn du geil warst, konntest du gut abtanzen zu Soul, zu Schubidubi-Musik und sowas. Aber es gab noch, ich glaube, es gab noch nie eine so körpermanipulierende oder hirnmanipulierende Musik wie die jetzige Musik, die da ist. Mein Zugang zu Techno ist der vom Tanzen und das große Erlebnis für mich war, der immer gern getanzt hat, dass es nicht Stücke sind, die nacheinander gesetzt werden und wo quasi dann der Spannungsbogen immer mit dem Stück auch wieder zu Ende ist, sondern dass ganz lange Bögen aufgebaut werden, also dass der DJ eine Arbeit leistet, die nicht von Stück zu Stück reicht, sondern einen ganzen Abend, eben ein Set zumindest, hinprägt. Und das ist das Wichtige. Du musst nicht fürchten, jetzt ist die Musik wieder zu Ende, sondern es geht eben immer weiter. Die Techno-Partys gehen ja nie zu Ende, die dauern ja immer ewig. Und das Wesentliche, auch der Rhythmus, also der Beat, der eigentlich immer gleich bleibt, der vorwärts geht und dich in diesen Zustand von Trance versetzen kann, wo du eigentlich eben zu fliegen beginnst. Techno als moderne Ritualmusik, würde ich mal sagen, zur Erreichung ekstatischer Zustände. Eigentlich, worum es geht, das ist Ekstasekultur. Und da können Drogen halt ein Schlüssel sein, der Erfahrung möglich macht, der Leute öffnet für Wahrnehmung, der aber dann irgendwann, wenn man das Tor mehrmals durchschritten hat, nicht mehr notwendig ist, weil man dann einfach auch nur über die Musik irgendwie sich da reinbegeben kann. Dieses Fallenlassen in einen quasi hypnotisch wirkenden Rhythmus wird durch MDMA natürlich stark erleichtert. Also es gibt Cliquen, so, die mehr auf LSD stehen dabei, ne, so. Aber die meisten stehen auf Ecstasy. Und Ecstasy bringt halt so dieses Wärme, ne? So dieses Community, also es ist eine Via-Droge. Ne? Und Trips, Koks, das sind eher so Ego-Drogen, wo man so seine eigenen Filme fährt. Es ist auch kommunikativ anregend, also es lockert die Zunge, es macht so ein offenes, euphorisches Gefühl anderen gegenüber. Und ich denke, das ist auch so das Charakteristikum der Techno-Szene, die stark eben auch von dieser Droge geprägt ist, dass nicht Coolness eigentlich so die Maxime ist oder die Grundstimmung an Partys, sondern eher das Gefühl, was dann eben mit Love, Peace und Unity beschrieben wird, also so eine Empathie. Man geht aufeinander zu, man hat im Prinzip mal warme Gefühle, man berührt sich gerne. Die meisten Kids, die heutzutage E's schmeißen, die sind in keinster Weise überhaupt in der Lage, damit umzugehen. Die wissen überhaupt gar nicht, was mit denen passiert. Irgendwie, wenn die Mädels ihre erste E klinken, dann denken sie, ihnen würde gerade die größte Liebe ihres Lebens über den Weg laufen. Und in Wirklichkeit ist das irgendwie nur ein Aso-Arsch, der gerade eine E in die Hand gedrückt hat. Es gibt das sogenannte Kontakt-High. Das heißt, nicht jeder muss Drogen nehmen, um vielleicht auch was davon mitzukriegen, wenn einige Leute was genommen haben in der Gruppe. Das ist der eine Punkt. Also ich glaube, irgendwie, wenn ein paar Leute drauf sind, dann kann das reichen, um jede Menge andere Leute, die keine Drogen genommen haben, auch mit drauf zu bringen. Die Musik an sich ist wirklich eine Droge, ja. Und wenn man auch schon sich die Tanzenden anschaut, ja, einer tanzt auf die Hi-Hat so. Tick, tick, tick. Wenn du dir nur mal die Tänze anschaust, dann siehst du, wie tolerant und wie flexibel die Musik auch irgendwo an sich ist. Und genauso ist die Szene auch, ja. Da kommen Studierende zu Auszubildenden, zu irgendwelchen Bauarbeitern, aber die Musik vereint in dem Moment alle, ja. Und in dem Moment ist es nicht wichtig, ob einer ein 1,5-Abi hat oder überhaupt keinen Abschluss, sondern in dem Moment zählt es einfach, dass einem zusammen gut geht, ja, und man zusammen irgendwo seiner Passion irgendwo nachgeht. Andy läuft weiter durch die Nacht. Sie tanzt und tanzt und tanzt und tanzt und tanzt und tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Zwischendurch wird es Zeit, nochmal was nachzulegen. Diese Orange C Plus, die kannte ich noch nicht, aber ich wusste, dass die heftig sind. Und dann dachte ich, ja, dann nehme ich erstmal eine halbe halt, ne? Und dann schmeiße ich die andere Hälfte noch nach. Mache ich meistens so, ne? Also bei Pillen, die ich nicht kenne, nehme ich sowieso immer erstmal eine halbe so. Und dann gucke ich mal und dann ist man nicht gleich so also überwältigt. Man weiß ja nicht, was für eine Pille das ist. This is not a mind trip. This is a body journey. This is not a mind trip. This is a body journey. Ecstasy hat leider auf viele Leute die Wirkung, dass die vollkommen wahllos werden. Das heißt, alles ist super, egal was läuft, Hauptsache es pumpt irgendwie. Club geht samstags und man unterhält sich mit 50 Leuten und man ist überall am Smilen. Man geht wahrscheinlich vielleicht noch mit irgendwelchen Schüssen ins Bett oder die Schüsse gehen mit irgendwelchen Jungs ins Bett, die in der Woche nicht angucken würden, dann ist es falsch. Ganz klar. Und die Pillen in Verbindung mit der Musik, die geilen einen auf, ist ganz klar. Und wenn man 8 Stunden tanzt, ist man hemmungslos geil. Also so sehe ich das, so ist das bei mir. Wenn ich mich wirklich gehen lasse in der Musik, dann hat das auch einen geilen Einfluss auf mich. Dann werde ich geil. We'll be right back. glaube, dass Ecstasy auch so ganz deutliche Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis an diesen Partys hat. Und obwohl man quasi dieser Pille den Ruf einer Sexpille zugeschrieben hat, ist sie eigentlich das genaue Gegenteil. Man weiß, das ist forschungsmäßig bewiesen, also gezeigt worden, dass zum Beispiel eine Erektion unter Drogeneinwirkung kaum mehr möglich ist. Noch schwieriger ist, einen Orgasmus zu kriegen. Das heißt, die Droge raubt den Männern, aber auch teilweise den Frauen, die sexuelle Aggression oder die sexuelle Energie zumindest. Und das führt dazu, dass an diesen Partys, an diesen Anlässen, wo eben viele Leute auf dieser Droge drauf sind, eine andere Stimmung herrscht. Es wird weniger direkt angebackert, man ist weniger darauf aus, irgendwie quasi seine sexuellen Energien sich zu erfüllen. Meine Freundin und ihr damaliger Partner, ja, die haben Ecstasy so kennengelernt und hatten die überhaupt nicht irgendwo auch mit Techno in Zusammenhang gebracht, gibt es ja schon relativ lange. Ja. Die haben sich eine Pille reingezogen, ja, haben sich in die Badewanne gelegt, haben sich danach eine Stunde lang massiert, ja, und dann konnten die miteinander reden, ja, als ob sie andere Menschen waren. Und Andy läuft durch die Nacht. Sie läuft und läuft und läuft und läuft. Und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Aber jetzt legt sie erstmal eine kleine Pause ein. Es ist 5 Uhr morgens, die Party im Club ist zu Ende und die After Hour, die Morgenparty, steigt erst um 7 Uhr morgens in einem anderen Club. Also ich habe die ganze Nacht über ziemlich viel getanzt. Ne? So. Das ging so bis 5 Uhr und dann sind wir erstmal zu mir, weil die Aufdauer fing erst um 7 an. Und dann erstmal so ja, was trinken oder so, ja, dann haben wir eben was umgeraucht, weil das ist aber keine Partydroge, das habe ich zufällig. Ne? Und was Pep gezogen und so alles so ein bisschen, ja, Musik auch gehört, eigentlich nur so Intermezzo zwischen zwei Partys. Ne? Alex hat am Bett gelegen, ne, so, und Leona hat im Bad so sich ihre Haare gemacht und ich hatte mit Tee und Lötkolben und in diesem Kram zu tun. Ne, und, ja, dann guckt mal, die haben vielleicht noch was Geld mitnehmen oder ob man, wenn man noch Reserven hat, ne, so, dass man die dann noch holt. Ne. Ecstasy ist für mich eigentlich eher das für Anfänger. Psychedelik ist für mich halt, das sind halt halluzinogene Drogen, die sicherlich noch viel mehr Bewusstsein und Vorsicht in ihrem Gebrauch erfordern, die aber dann eben halt auch noch viel weitergehende Wirkungen haben können. Der Punkt ist der, dass MDMA halt hauptsächlich auf der emotional-körperlichen Ebene wirkt, während LSD zum Beispiel halt den gesamten Geistesinhalt total verstärken kann. Und LSD, ich glaube, man muss da wirklich schon ziemlich Herr seines Hirns sein. Sonst läuft man da echt ziemlich gegen die Wand mit dem Ding. Es macht mit einem, was es will. Man kann sich selber kontrollieren. Für mich ist Koks eine ziemlich blöde Droge, weil Koks immer nur aggressiv und geil macht. Und du bist der Großartigste oder so. Ich meine, so fühle ich mich eh schon. Und ich glaube, dass einfach die Welt, wenn sie überhaupt Drogen braucht, dann Drogen braucht, die das Gegenteil bewirken. Also die alle netter und lieber und zahmer machen. Und Andy läuft jetzt langsam in den Morgen. Sie läuft bald wieder schneller. Dann läuft sie und läuft und läuft und läuft und läuft. Gleich wird sie wieder tanzen und tanzen und tanzen und tanzen. Die After Hour beginnt um 7 Uhr. Da steht sie mit all denen, die durch die Nacht gerauscht sind. Ja, so für die After Hour habe ich mir dann die andere Hälfte, die ich noch im Rucksack hatte, dann klingt so. Auf Dauer kann man ja nicht ständig, ne, so sich, wer weiß, wie viel Pillen einschmeißen. Also ich nehme eigentlich nie mehr wie 2, ne, so. Aber normalerweise so eine reicht schon, anderthalb. Und ich schränke das auch extra was ein. Ne, so. This is not a mind trip. This is a body journey. Techno hat etwas sehr Radikales, du fährst ab oder nicht. SOS. Und das Zentrale bei Techno ist eben quasi für mich zumindest auch diese Abfahrt, dass dieser Exzess, dieses bis ans Ende gehen, eigene Grenzen zu überschreiten, sich irgendwie an diesen Partys auch einzurichten. Du gehst da nicht hin und kannst dann sehr lange deine Form bewahren, sondern die Leute gehen hin mit kleinem Gepäck, mit Rucksack, mit Wasserflasche und hängen sich dann in der Ecke und es entsteht was von einem Happening. Also es ist auch, dass die Leute was selber dazu beitragen, wie die Party dann abgeht. Es ist nicht, dass sie nur konsumieren können. Und da ist der Zeitfaktor eben ganz wichtig, auch um sich gehen zu lassen, um die Zeit zu haben, was zu entwickeln. Ja. Und es ist einfach das verrückte Erlebnis vom Morgen, wenn du aus dem Club oder aus dem Rave rauskommst und die Sonne scheint und die Leute liegen da rum und das ist unbeschreiblich, ist faszinierend, immer wieder. Da gibt es eben Leute, die eine Idee von einem gemeinsamen Ritual haben. Halt eine Party, die wirklich am besten draußen stattfindet, die nachts anfängt und bis mittags geht und die Leute wirklich eine Erfahrung teilen lässt. Allein wenn man das mal erlebt hat, zusammen mit ein paar hundert Leuten zu der Musik tanzen, einen Sonnenaufgang zu erleben, wie sich das Gefühl verändert von der Nacht zum Tag, wie eben dieses gemeinsame Durchlaufen dieses Prozesses irgendwas bewirken kann, dann weiß man einfach, worum es geht. Das muss man einfach mal mitgemacht haben. Wenn ich mit Freunden irgendwie unterwegs bin, dann kommt es noch nicht mal so auf die Party als solches drauf an, sondern einfach um den Unterhaltungswert, den wir daraus ziehen. Also auch gerade in New York, da sind wir teilweise in irgendwelchen Latino-Bars, wo irgendwelche grauenvollsten puerto-ricanischen Alleinunterhalter auf ihren Hammond-Orgeln gequietscht haben, sind wir gestrandet bis zum nächsten Tag nachmittags, wo die Leute da irgendwie sich mit Margaritas und sonst was dermaßen die Kante gegeben haben. Wo die Mädels zum Schluss, die irgendwie 150 Kilo gewogen haben, nackt auf den Tischen getanzt haben und so. Ich meine, das ist... Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie mit cleanem Kopf gemacht hätten. Aber es ging auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwie die Musik super gut fanden oder so. Ja, La Paloma bringt nun mal für unser Eins nicht mehr so viel. Ja. Aber wenn man mit guten Freunden unterwegs ist und da kann man halt aus vielen Situationen einen gewissen Unterhaltungswert ziehen. Und Leute, die sowas nicht miterlebt haben, die haben halt auch echt was verpasst. Läuft und läuft und läuft und und läuft, aber sie läuft jetzt etwas langsamer. Es ist früher Nachmittag geworden, 12 Stunden Party liegen hinter ihr und viel Tanzen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 2? Naja, ich fühle mich noch okay, aber es liegt auch daran, ne, so, dass ich noch was Pep gezogen habe. Halt, weil es war gutes Pep, ne? Sonst weiß ich nicht. Ne? So hätte ich mich zu Hause halt hingelegt, noch was relaxed, bevor ich arbeiten gehe. Also so leicht, ne, so dauert das nur so ein paar Stündchen. Ne? Sogar eher so, dass man, wenn man nach Hause kommt dann und ist von den Pillen runter, sich immer noch so total wohlfühlt. Ne? So, also man hat gar nicht so einen Kickdown wie bei Koks zum Beispiel. Ne? Oder dass man jetzt depromäßig drauf ist, weil man wieder in den Normalzustand zurückkommt. Also habe ich gar nicht. Das ist ein sanfter Übergang. So. Also so eine richtige Wirkung spürst du schon 2 Tage. Also bei mir war es früher immer so, ich war 3 Tage drauf. Ich habe eine Nacht getanzt, dann bin ich morgens heimgegangen. Ich habe einen Kopf geraucht und war wieder super drauf. Ja. Also ich meine, alleine an deinen Pupillen erkennst du, dass das wirklich konkret mindestens 2 Tage jetzt in deinem Körper ist. Nach 6 Wochen ist es wirklich total draußen. Ja. Du wirst schon leicht missmutig irgendwie, wenn dann die Wirkung nachlässt. Was aber auch rein körperlich logisch ist, weil bei Ecstasy, man weiß, der Serotoninspeicher wird komplett ausgeschüttet, ja, und das muss irgendwo aufgefüllt werden. Als ich angefangen habe, Ace zu nehmen, dann bin ich immer am nächsten Tag irgendwie in so ein Depro-Loch reingefallen, weil man verbraucht ja ein gewisses Potenzial an Happiness vorab. Das ist wie, wenn man sein Konto überzieht. Und am nächsten Tag muss man halt dann erstmal seine Schulden begleichen. Und dann hängen doch sehr viele Leute und ich damals auch irgendwie durch und haben irgendwie gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, und alles ist so traurig und alles so schrecklich und alles ist so aussichtslos. Wie es mir dann am Montag geht, meistens schon irgendwo beschissen. Ich habe schlechtes Gewissen, dass ich mir es wieder so gegeben habe und so. Ja. Aber ich kann damit insofern dealen, weil ich meinem Körper dann versuche, irgendwie was Gutes zu tun. Ja. Der Tag danach, ja, ist meistens schon so ausgerichtet, dass ich wirklich so erstmal ruhig angehen lasse. Ich versuche anständig zu essen, ja, was mir auch nicht immer leicht fällt. Aber halt solche Sachen, ja, nicht zu viel Stress, nicht zu viel Hektik und erstmal so mein Zimmer wieder zu ordnen. So. Ich kehre zurück. Bin ich wieder die brave Studentin und gehe jetzt zur Uni, ja, gehe ich nachher schön Salat essen, ja, und gehe heute früh ins Bett und rauche mal nicht. Ausgeprägte Zweiteilung in der Welt, in Wochenende und unter der Woche, dass es eine Jugend ist, die in gewisser Weise illusionslos an die Welt herantritt, dass sie mit dieser Zweiteilung auch lebt, dass sie diese akzeptiert, dass es eine Freizeit- und eine Arbeitswelt gibt und wo sich dann sehr viele Probleme und Fragen stellen, wie diese Erfahrungen zurückzuführen wären in den Alltag. Da bin ich also sehr skeptisch. Ja, doch, das ist schon ein Bruch. Das ist aber inzwischen so, dass ich so diese Wechsel schon lange habe und da jonglieren kann. Aber so am Anfang, wo mal so reinrutscht in die Bewegung und dann gab es ja auch noch, also die Pillen waren noch heftiger. Da war man wirklich ne, so voll im anderen Space. Ne, so. Also das hat überhaupt nichts mehr mit der normalen Realität zu tun. Und dann ist es schon eine Kluft so. Ne? Ich habe in dem Sinne auch meine schlechten Erfahrungen gemacht, weil es mich auch ein bisschen aus der Laufbahn geschmissen hat. Ich habe also außer meiner Musik nichts anderes geregelt gekriegt. Also wirklich nichts. Steuer, Rechnung, Miete, nichts. Nichts. Und das führe ich eigentlich auf die Drogen zurück. Dauerstress auch. Ich meine, 4-5 Mal die Woche auflegen. Überall in Europa, teilweise auch weltweit. Da bleibt einem so schon so gut wie gar keine Zeit mehr übrig. Und wenn man die auch noch zeitweise unter Rausch verbringt, dann muss man den Rausch erstmal irgendwie ein bisschen auskurieren. Und das ist nun mal in der Freizeit. Ne? Wie ich angefangen habe, klar, da war die Grundeuphorie so groß, da brauchte ich nichts. Da hab ich mich selber high gemacht mit der Musik und der Resonanz des Publikums. Nur nachher dachte man halt, man braucht die Pille und sie war umsonst da. Dann haben wir mal ein halbes und so. Und dann hat das dann die Kettenreaktion genommen, dass ich dann wirklich angefangen habe, mir fast jedes Mal beim Auflegen ein bisschen den Rausch anzugeben. Aber dann irgendwann mal hatte ich die Schnauze gestrichen voll. Das ging ziemlich schnell bei mir. Das war ein ziemlich schneller Ablauf. Was natürlich immer schwierig ist, ist, wenn das dann die einzige Realität wird, wenn die Leute sich eben dann nur noch im Partyfilm befinden und ihren gesamten sozialen Background vernachlässigen, wenn diese Anbindung an das Alltagsleben nicht funktioniert, das ist immer ein Problem, dass Leute dann eben sozial entwurzelt werden, Job und Schule hinschmeißen und so weiter und so fort und dann halt in eine Negativspirale geraten. Destruction, Destruction, Destruction, Destruction. Destruction, Destruction. Bei vielen ist es so total, dass sie echt durchgeknallt sind und überhaupt nicht mehr checken und dann am nächsten Tag kennt man sich nicht mehr. Das gibt auch solche, aber im Grunde ist das schon das, was ich auch denke, du nimmst wirklich dieses Rauscherlebnis mit und wenn du klug bist, ja, benutzt du die Droge einfach für dich und machst es auch zu deinem Prinzip in dieser Realität hier, ja, dass du einfach irgendwo diese Wärme und diese Aufgeschlossenheit auch mitnimmst, weil du einfach siehst, dass das der bessere und der richtige Weg ist. Ja. Man ist ja auch ein Clinch. Am Wochenende rennt man druff in den Clubs rum, grinst und hat halt dieses, hat keine Kontaktscheue und gar nichts, je nachdem, welche Drogen man nimmt. Und das geht halt nur im normalen Leben ist es halt völlig unmöglich, nur grinsend in der Weltgeschichte rumzuleben. Nicht alles ist positiv. Man muss sich genauso dem Negativen stellen wie dem Positiven. Und die es regelmäßig benutzen, kommen halt, glaube ich, mit dem nicht Negativen, aber mit dem Alltäglichen früher oder später irgendwann mal nicht mehr klar. Ich habe mich verdammt verändert und ich habe mich wirklich viel besser kennengelernt. Und ich habe auch, würde ich sagen, für mich erfahren, worauf es im Leben nicht nur mir, sondern ich denke auch global wirklich drauf ankommt. Und ich möchte auch weiterhin irgendwo dieses Erlebnis nicht missen. Ja? Ich möchte mich von der Droge nicht benutzen lassen, so wie es viele tun, die sich dann wirklich auch nicht mehr unter Kontrolle haben. Tatsache ist, es wird hauptsächlich als Leistungsdroge gebraucht. Und zwar nicht nur als physische, das heißt als quasi Antrieb für den Körper, sondern auch als psychische. Und das finde ich fast schon bedenklicher. Also die Droge entspricht ganz stark auch den Erwartungen der Gesellschaft, wie wir sein müssen. Wir müssen immer gut drauf sein, happy sein, kommunikativ sein. Und da ist Ecstasy ganz klar ein Hilfsmittel auch, eben immer diese Partys auf Höchstmaß physisch wie psychisch feiern zu können. Und Ich denke, das entspricht natürlich auch der Anforderung der Gesellschaft, dass wir in den quasi eng gewordenen Freiräumen, in der knappen Freizeit, das Letzte an Ereignis und Attraktion rausholen müssen. Also dass diese Leistung ist ohne Drogen, ohne Doping eigentlich nicht zu schaffen. Ich würde sagen, ein regelmäßiger User verbraucht 90% seiner Powerwüste. Es gibt halt die, die wirklich die Woche dafür arbeiten, um das Wochenende drauf zu sein. Aber ich glaube, selbst die wirft es irgendwann mal aus der Laufbahn und nimmt dann so viel in Anspruch, dass sie selbst im normalen Alltag nicht geregelt kriegen. Und das heißt für mich, dass es eigentlich fast die komplette Power auf. Das Problem ist, wenn man E's kauft, dass man natürlich vom Äußeren niemals weiß, was drin ist. Da kann irgendwie Waschmittel drin sein oder Aspirin, wie in den meisten Fällen, oder sonst was. Es kann auch einfach sein, dass es nicht fachgerecht hergestellt worden ist. Und so allerdings, was irgendwie in den ganzen Medien immer so nett zitiert wird, mit Rattengift, Strychnin, Heroin, Glassplittern, dann können wir da auch weitermachen, alte Autoreifen oder Überreste von unserem letzten Bundeskanzler oder so. Ich meine, das ist echter Quatsch. Was soll das da drin? Ich meine, die meisten, das Strychnin ist teurer in der Herstellung als Ecstasy oder Heroin ist teurer in der Herstellung als Ecstasy. Was soll man das dann in die Pillen reinmachen? Sich genau informieren, sich nicht von den falschen Leuten das falsche Zeug andrehen lassen. Ja, mit Freunden zusammen sein und nicht mit irgendwelchen beliebigen Bekannten oder was auch immer. Und auch danach sehr lange darüber sprechen, was passiert ist oder wie man sich fühlt. Die haben ja alle ein bestimmtes Logo drauf, ne, so. Ja, das ist auch Geschmackssache, ne? Das ist doch dann, also die Zusammensetzung, die ist immer wieder anders. Das ist ja MDA und MDMA. Und so reines MDMA finde ich am besten, ne? So. Oder Pillen, wo viel MDMA drin ist. Aber ansonsten ist auch PEP drin und eben Amphetamine. Ja, in letzter Zeit kommen so schnell neue Pillen immer wieder, ne? Dass man, sobald man eine gefunden hat, die man geil findet, dann will man die wieder haben, dann gibt es die nicht mehr, dann gibt es wieder neue. Also es gibt Pillen, die machen total hektisch und ich weiß nicht, wo du hin willst. Du denkst, ach, ich gehe mal ins Café rauf, da ist es ruhiger. Ach nee, ich will doch tanzen. Ach nee, wo sind denn die anderen? Ach, ich muss auf Klo, nee, ich hab Durst. Nee, doch nicht, was soll ich denn trinken? Also, und so, wo man ja irgendwo so unstet ist, ne? Aber es liegt auch vielleicht an der eigenen Verfassung. Wir haben alle mit Pillen angefangen am Anfang. Also jeder nimmt mal ein Pillchen und die. Aber es hält das ganze Wochenende durch und das hat 50 bis 60 Mark gekostet. Jetzt kostet es 10 Mark, da braucht ein Teenie nur noch 20, 30 Mark am Wochenende und ist drauf durchgehend. Aber dementsprechend beschissen sind die Drogen auch geworden. Weil du ja nie weißt, was da wirklich drin ist. Das ist ein Grund, warum wir jetzt gerade Sponsoren suchen, dass wir ein wöchentliches oder zweiwöchentliches E-Magazin rausbringen, wo halt nur die Sachen, die in deutschen Großstädten verkauft werden, getestet werden. Mit Bildern, wie die Wirkung ist, was drin ist und wo noch ein Arzt irgendwie kleine Tipps daneben gibt, so Finger von lassen, sonst du tot. wenn irgendwas schön ist und dann möchte man das halt immer öfters haben und wenn man es immer öfters hat, dann wird es irgendwann in der Dosierung nicht mehr so, wie man es am Anfang hatte und dann erhöht sich unweigerlich die Dosis auch, ja, und da muss man eben wirklich verdammt aufpassen, man muss sich dann auch zwingen und ich habe zum Beispiel nie mehr 2Es genommen in einer Nacht, noch gar nie. Und das ist halt das Problem jetzt auch ganz konkret in der Szene, dass sehr viele Junge damit anfangen, die einfach das Ganze noch nicht verstehen. Erschreckenderweise irgendwie 14 Jahre alt, Schüler, ungebildet, unreflektierend. So, was hast du da? Super, her damit. Abfahrt, After Hour, umfallen. Montagmorgen zu spät in die Schule kommen. Die haben halt dieses Erlebnis, finden es toll und knallen sich halt zu und irgendwann wirkt sich mehr, knallen sich immer mehr zu und wenn dann irgendwelche 14-Jährigen mit solchen Pupillen ankommen, hey, willst du eh kaufen, weißt du, und so und das widert mich dann an und stößt mich auch total ab. Das Positive kann man auch sagen, ist, dass die Leute wirklich Erfahrungen machen können, die sie sonst nicht haben, dass sie Gefühle zulassen, die sie sich sonst nicht erlauben. Ich denke vor allem auch an Männer. Und das andere ist eben diese Leistungsgeschichte, also dass auch die Toleranz sinkt, quasi schlechte Gefühle zu ertragen, dass man irgendwie, dass jede Party das absolute Ereignis sein muss. Und das ist ja nicht nur die Droge, das ist auch die ganze Inszenierung von Musik, Licht, Leute, was ein unheimlich starker Eindruck immer sein muss. Und neben dieser Rave-Inszenierung kann eben der Alltag dann irgendwie gar nicht mehr mithalten. Der wird zunehmend ausgeblendet, weil er einfach weniger intensiv ist, weniger stark, weniger bietet. Keine Droge, die man vollkommen unreflektiert einfach, ah super, Samstag, jetzt pumpe ich mal irgendwie, keine Ahnung, 6 Tonnen Benzolsäure ab, weil das bringt es jetzt total oder so. Nee, es geht einfach darum, dass egal mit was man sich beschäftigt, ob das Alkohol oder Kiffen oder was auch immer ist, Peyote, Psilocybin oder sonst was, es gibt keine Partydroge, die nur dazu da ist, um Party zu machen. Jetzt ist Samstagabend oder jetzt ist Freitagabend, jetzt brauche ich die Party, jetzt nehme ich die und die Droge, dann habe ich die Party und dann ist wieder Montag und ich darf wieder als Metzgergeselle arbeiten oder so. Das ist ja die Großzahl der Leute, die das so machen. Sicherlich ist eben die Tatsache, dass sich alle, die Drogen benutzen, in der Illegalität bewegen und damit eben in Kauf nehmen müssen, unsaubere Substanzen zu sich zu nehmen, mit Negativerfahrungen konfrontiert zu werden. Also das ist halt der klassische Horrortrip, irgendwie Drogen genommen zu haben, dann eventuell in einem verwirrten Zustand von der Polizei aufgegriffen zu werden und von denen halt als Sünder, Verbrecher oder was weiß ich was behandelt zu werden. Ursprünglich hatte die Bewegung noch andere Akzente, außer nur abfeiern. Das ist eigentlich was ziemlich alles versaut, so, dass Techno immer mehr dazu degradiert, ne, so, dass das was für zugepillte Kiddies ist, ne, so, die dann abfeiern. Weil eigentlich gab es da noch andere Motivationen hinter, wie zum Beispiel so Save the Planet Motto, also das dahinter steckt. Das Leben ist lebenswert und erstmal, bevor man was verändern kann, muss man selber eine positive Lebenshaltung haben. Also einfach sein Leben auch lieben, ne? Es mögen. Übrigens, Andy schläft jetzt. Sie hörten Gegenwartsbeschleuniger, Ecstasy und Techno, Szenen einer Ehe von Walter van Rossum, Regie führte der Autor. Sprachen Wolf Arniol, Denise Laser und der Autor. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1996.